The Beats vom Industriegigant kommen hier rein. Folge hier die Aufbaumusik Podcast über Musik mit Musik aus Aufbauspielen, Strategiespielen, Simulationen. Industriegigant von 97 für PC. Unklar, wer die Komponisten sind. Ich lese einfach mal die Macher des Spiels vor gleich. Einer wird es gewesen sein von denen. The Company, Joe Wood, Dieter Bernauer, Johann Reitinger, Johann Schilcher, Andreas Tobler. Entspannte Hintergrundmusik. Weiter geht's hier mit einem Klassiker aus der Szene, Anno 1602. Der Track heißt Ballad of Hope. Es wurden im Spiel auch Stücke benutzt, die es vorher schon gab. Ob das hier dazu gehört, weiß ich nicht. Auch hier unklar, wer die Komponisten sind. Musik. 64 Style. Und wir sind am Ende vom Arno und es geht direkt weiter mit dem Track Nummer 4, Number 4 im Industriegigant. Musik, die sich aber fokussieren hilft. Wo kommt die Spielbahnfabrik hin? Wo fährt die Bahn lang? Sind wieder drüben beim Arno 1602. Es geht gleich weiter mit dem Track Creators Credits. Fast ein bisschen zu groß, zu episch, zu dunkel für diese Show hier, aber ich wollte es doch mitnehmen. Entweder von Alexander Röder oder Markus Pizza. Beide claimen auf ihren entsprechenden Webseiten, dass sie die Komponisten dieses Soundtracks sind. Ich habe sie nicht gefragt, wer welchen Track gemacht hat. Vielleicht haben sie sich die Arbeit aufgeteilt. Es geht weiter drüben auf der anderen Seite. Beim Industriegigant hören wir jetzt Track Nummer 5. We'll be right back. wilde Kombi aus Chiptunes, Industrial Besten und Western Sounds. Der Track ist schon wieder vorbei. Kurzer Track hier beim Industriegigant. Wir steigen drüben wieder ein. Es geht weiter mit dem Track Daydream Original. Nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, das war schon ein In-Game-Track, während man seine Siedlung hochgezogen hat. Live eingespielt von den Herren Röder Pizza. Spaß und Aufbau-Ding. Starkes Ende hier und wir gucken mal drüben, was in der Fabrik los ist. Jetzt hier für euch bei Aufbaumusik. Ziemlich übel, wie hier geschuftet wird für den 3-Button Game Boy Fake. Schwingschleifer, Schweißgerät, alles dabei. War man nicht so lange und dementsprechend musste der Sound doch nicht ganz so komplex sein. Wir lassen es mal gut sein hier und gehen auf der anderen Seite wieder beim Anno zu einem Track mit dem Titel Dreamer und es geht sofort weiter hier. Eine Flötenmelodie nicht erinnert, hat Anno eigentlich nicht gespielt, glaube ich. Ziemlich prägnant. das war der Dreamer vom Soundtrack Anno 1602. Und wir gehen auf der anderen Seite zum Industriegigant, überspringen Track Nummer 6, da waren wir anscheinend nicht entspannt genug. Hören wir mal rein, Track Nummer 7. Track begleitet, während man sich wichtige Fragen stellt. Was sagt der Vorstand? Was sagt die Statistik? Busse, da gab es Trucks, da gab es Züge, ja, vielleicht doch keine Busse. Zufällig zwei deutsche Spiele, das ist aber nicht unser Fokus hier. Aber es gab wohl viele deutsche derartige Spiele. Und wir hören gleich weiter drüben bei Anno mit dem Track Emotion. Gern die Harfe. Schöne kleine Nummer hier. Anno übrigens von Sunflowers, Max Design, Info Frames. Thank you. früher dachte ich, Infogrames wäre ein Schreibfehler. Aber dann habe ich später gelernt, dass es Sprachen gibt, wo es sowas ähnliches wie Spiel heißt. Polnisch ist, glaube ich, auch Gra oder Gr, das Spiel. Dieser Track ist zu Ende. Es geht weiter beim Industriegigant direkt mit Track Nummer 8. Karibische Pseudo-Orgeltöne hier beim Industriegigant, Track Nummer 8. Grundsätzlich hat der Industriegigant hier deutlich die kürzeren Tracks. Ich bin mir nicht sicher, ob die einfach im Loop liefen die ganze Zeit. Wie auch immer, Arno schickt die Kavallerie. So gute Stimmung in der Vorbereitung des Kampfes. Die Fight Tracks habe ich nicht ausgewählt. Passen nicht so richtig zur entspannten Stimmung der Aufbaumusik. Tracks sind komplizierter aufgebaut. anspruchsvoller vielleicht, je nachdem wie man das sehen möchte, vielleicht mehr Kohle gehabt für die Komponisten. Zur Reihenfolge kann ich nicht viel sagen, in der die Tracks hier laufen. Ich nutze YouTube-Playlists. Keine Ahnung, ob das die gewünschte Reihenfolge ist. Es gibt bei beiden Titeln kein Album. Und wir sind wieder beim Industriegigant aus dem Jahr 1997. Wir spielen Track Nummer 9. Charakter hier bei Track Nummer 9. Insgesamt kommt der Industriegigant leicht darüber, entspricht schon eher diesem Sim City, whatever, Sim-Vibe. Halt auch nicht von der gegnerischen Armee angegriffen werden. Es gab, soweit ich mich erinnere, keine Brände. Alles ein bisschen entspannter. Ihr seid auch entspannt auf der anderen Seite. Wir gehen rüber zum Anno 1602 und spielen da den Track Friends. Wo ist er? Hier. Nee, Friend heißt er. Thank you. ziemlich beruhigende Harmonie folgen hier im Track Friend. Da soll man sicher keine Angst spüren, sondern sich gut aufgehoben fühlen. Zum Industriegigant Track Nummer 12. Die Nummer passt sehr gut in die Show. Für dieses nette kleine Solo hier. Okay, und es geht gleich wieder weiter mit dem vorletzten Track aus dem Anuscore. Ich habe ausgewählt In the Beginning. Tracks sind natürlich alle schon so richtig durchkomponierte Stücke, die von A bis Z irgendeine Entwicklung durchlaufen oder zumindest mal verschiedene Elemente haben. Diese Komplexität macht es schwierig, hier nur gewisse Segmente auszuwählen, wie das bei einem Studiengang ist. Da kann man einfach mal reinhören, hat schon kapiert, was los ist. Dafür kann man die anderen Dinge halt pfeifen, wenn da das Lied vorbei ist und sich noch daran erinnern, dass auch eine ziemlich gute Qualität eigentlich. Bald dem Ende der Show. Gucken, wie es weitergeht. Grundsätzlich gibt es genug Material für Interessierte. Vielleicht mache ich mal eine Playlist, damit ich nicht immer manuell umschalten muss, dann ist es noch ein bisschen smoother. Und der letzte Track vom Industriegigant, passend Track Nummer 13, los geht's. Ziemlich coole Nummer mit Pitch Bending und Chopper Bass. Schön, dass sich der Industriegigant hier so passend verabschiedet. Okay, das war die Show. Es gibt noch einen Track vom Arno Soundtrack. Den gebe ich euch mal ohne Gequatsche als Ausstieg. Knappe Stunde haben wir gebraucht. Das ist, glaube ich, ungefähr so das Format, was ich mir vorgestellt habe. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.